Deutschlandfunk Soundcheck. Herzlich willkommen zu knapp 2 Stunden Musik, diesmal mit Kostbarkeiten aus der Türkei. Am Mikrofon ist Michael Frank. Kuponlu gazete hep safsata. İncan tüketilmiş. Beyin yıkamaca, uyuşturmaca. Ben böylesine daralmadım, daralmadım. Bombardıman altındayız. Bombardıman altındayız. Kozmos üstünde, planet üstünde uçuyoruz. Birlikte. Ben böylesine hiçbir zaman darılmadım. Kunret Kurtkebe heißt dieser Sänger, Gitarrist und Songschreiber. Das war ein Stück von seiner letztjährigen Kassette bzw. CD. Sie heißt Schizophren und ist genauso sparsam arrangiert wie die ersten Platten von Bob Dylan zum Beispiel. Sprich, da singt einer seine Lieder und begleitet sich selber auf der akustischen Gitarre. Punkt. Bob Dylan hat das vor ein paar Jahren auch mal wieder gemacht, aber im Großen und Ganzen traut sich das im Mainstream heute keiner. Kudret Kurtkebe hat in der üblichen Thank-You-Abteilung des Booklets unter anderem einer ganzen Reihe von türkischen Songwritern seine Referenz erwiesen. Bülent Ortaçgil zum Beispiel oder Nejat Yavaşoğlu. John Lennon und Roger Waters tauchen in dieser Liste auf und die US-amerikanischen Autoren Allen Ginsberg und Richard Breutigen. Kudret Kurtkebes Album heißt, wie gesagt, Schizophren. Und das Booklet ziert eine verfremdete Dollarnote. Sie ist blau eingefärbt und die Augen des bekannten Herrn auf dem Schein leuchten satanisch rot. Der Song von Kudret Kurtkebe, der gerade zu hören war, heißt Daraldim und er handelt von der benebelnden Wirkung diverser massenmedialer Erscheinungen, zum Beispiel von den vielen Tageszeitungen in der Türkei, die die Leser und Leserinnen mit Sammelcoupons locken, die in jeder Ausgabe abgedruckt sind. Die Prämien können Bügeleisen oder Fernseher sein, je nachdem, wie viele Coupons man einschickt. Als Teil des Medienbombardements und der, wie er singt, Gehirnwäsche, nennt Kudret Kurtkebe gleich zu Beginn des Songs übrigens die populäre Musik. Gerçek benle beraberlik, ne bencil kendi kendine, ne müstakbel güvensizlik, ne yüzler naylon yüzler ne, ne arkanda. Fight. W. Ötesi heißt diese Band und der Song trägt den prägnanten Titel Ne. Um die Verlogenheit der Gesellschaft geht es da, um den Egoismus und in einer Zeile heißt es, die Gesichter sind wie Plastik. Das Leben unterliege alltäglich einer Folter und die Leute würden es nicht mal bemerken. Die Sehnsucht gehe verloren. Die Musik von dem Song passt prima zum Text, vielleicht sind da die Töne von Nirvana Inspirationsquelle gewesen, aber im zweiten Teil des Songs geht es dann ganz anders zu. Morve Ötesi heißt das Quartett, das war gerade ein Song von ihrer 99er Kassette bzw. CD Birak Zaman Aksin. Charakteristisch ist der Song für das Album nicht. Es gibt zwei Songs, die ein wenig an Britpop, Marco Oasis und Co. erinnern. Ein Song scheint von The Cure inspiriert zu sein. Am besten gefällt mir aber die Nummer von gerade. Ne heißt sie und die Band Morve Ötesi. Müzisyenlik iyi bir şey tabii de sakın şöyle bir şarkı yapma bak sonra aç kalırsın tamam mı? Öyle bir şey. Kafamda küçücük sorular var. Biri biri biri biri kaynarlar. Sorucuklar Sormazsam eğer patlarlar Thank you. Musik aus der Türkei geht es heute Nacht im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Das waren gerade zwei ganz unterschiedliche Stücke von einer Kassette des Bassisten und Sängers Demirhan Baylan. Zuerst ein quirliges Electronical und gerade eben eine Nummer mit leichtem Hendrix-Touch. Sorucukla heißt der Song und darin heißt es: In meinem Kopf gibt es ganz kleine Mini-Fragen. Sie kochen. Wenn ich nicht frage, platze ich. Sie machen mich verrückt. In meinem Hirn laufen kleine Wesen umher. Der Song endet mit dem Ratschlag, sich von diesen Mini-Fragen zu befreien. Wenn du dir selber einen Gefallen tun willst, vergiss sie. Soweit Demirhan Baylan in Sorucukla von einer Kassette, die bereits 1995 erschienen ist. Yeah, there's new. Vor 2 Jahren erschien diese Musik auf einem türkischen Label, das sich vor Ort auch um den Import und Vertrieb von US-amerikanischen und britischen Platten zwischen Hardcore und Drum and Bass kümmert. Auch heute noch dürfte die Band, von der diese Musik kommt, eine ziemliche Ausnahmeerscheinung in der türkischen Musikszene sein. Ich kenne zumindest keine andere türkische Band, die auf ihren drei Alben so radikal vom Schönklangideal der meisten Produktionen dort Abschied genommen hat. Traditionelle Songstrukturen spielen keine große Rolle bei dieser Band. Viele Tracks scheinen Ausschnitte aus längeren Kollektivimprovisationen zu sein und dabei tauchen neben Elementen aus der türkischen Musiktradition auch gern Grooves irgendwo zwischen Acid Jazz und Drum and Bass auf und reichlich Dissonanzen. Die Band, die mich so begeistert, heißt Zen, Z-E-N, und das waren gerade die ersten beiden Nummern ihres meines Wissens letzten Albums. Istanbul heißt es, es ist Album Nummer 3 und erschien 1998. Mehr von dieser Platte und der Band Zen in der zweiten Soundcheck-Stunde zwischen 2.05 Uhr und 3 Uhr. Yeah. Das waren zwei Lieder von der letzten Kassette bzw. CD der türkischen Sängerin Özlem Tekin. Özlem Tekin spielt auch E-Gitarre, zum Beispiel in dem Song gerade eben. Und den hat sie auch noch komponiert. Biberi Bol heißt das Lied, zu Deutsch etwa Viel Paprika. Das Lied ist eine selbstbewusste Abrechnung mit einem Typ, der viel lügt, wenig Zeit für seine Geliebte hat und der versucht, sie einzuengen. Zu Beginn heißt es, die Liebe hat mich ermüdet wie eine Sünde, und später im Refrain, viel Paprika, wenig Salz. Wie diese Bemerkung zu interpretieren ist, weiß ich allerdings nicht. Özlem Tekins Biberi Bol ist ein Lied im 9/8-Takt. Die asymmetrische Verteilung der Akzente ist für westeuropäische Tanzbeine möglicherweise etwas gewöhnungsbedürftig. In der türkischen Musikkultur sind solche ungeraden Taktarten weit verbreitet. In der klassischen Musik, in der Volksmusik und in den verschiedenen Spielarten der türkischen Popmusik tauchen sie auch viel selbstverständlicher auf als hierzulande. Bei uns gibt es das meistens nur im Bereich Jazzrock oder Fusion oder bei den sogenannten Kunstrockern King Crimson etwa. Das zweite Lied, das von Özlem Tekin zu hören war, heißt Birivar. Das war die langsame Ballade vor dem Stück im 9/8-Takt gerade. Dieses Lied wurde nicht von Özlem Tekin selber geschrieben, sondern von jemandem, von dem nur der Name Barlasch auf der Kassettenhülle überliefert ist. Birivar heißt auf Deutsch, es gibt jemanden. Und dieser jemand wird von der Geliebten mit glühenden Worten beschrieben. Seine Worte seien wie Gedichte, wie eine Welle, wie die Stadt, in der sie lebt, wie ein Fluss in der Wüste. Und dann folgt die Zeile, in diesen Tagen gibt es jemand, der mich nicht leben lässt. Die Liebesbeziehung gehört nämlich der Vergangenheit an, nur die Erinnerung an die geliebte Person lässt sie nicht los. Özlem Tekin heißt die Sängerin und die beiden Lieder kamen von ihrer bislang letzten Kassette bzw. CD, sie erschien 1999. Die Sprachbarriere macht es vielleicht schwer, auf Anhieb die Titel der Alben zu verstehen und zu behalten. Die Jahreszahl der Produktion kann dabei der Identifizierung der Kassetten helfen. Auf dem Gehäuse fast jeder türkischen Kassette findet sich ein Zahlencode, der mit zwei Zahlenpaaren beginnt. Das erste Paar liefert die Information über das Herstellungsjahr der Kassette. Leider fehlt dieser Code auf vielen CD-Versionen der Alben. Aus dem Jahr 1975 kommt diese Musik, ein Lied von Mahsuni Sherif, einem Sänger und Saz-Spieler in der Tradition der Aşıks, der umherziehenden Volkssänger. Gesungen wird das Lied von Selda Bakan, es heißt Ince Ince Bir Kaya, zu Deutsch, es schneit ein wenig. Bir köydük biz. Das war die türkische Sängerin Selda Bakan mit einem Lied von Mahsuni Şerif, İnce İnce Bir Kariyer. Die Aufnahme entstand 1975 und wurde irgendwann in den letzten Jahren auf CD wiederveröffentlicht. Im Covertext der CD schreibt Selda Bakan davon, wie groß Anfang und Mitte der 70er Jahre die Sehnsucht nach Rockmusik in ihrer Szene war. Sie versuchten damals, türkische Volksmusik mit den angloamerikanischen Klängen zusammenzubringen. Selda Bakan schreibt dazu: Rückblickend frage ich mich manchmal, haben wir sowas wirklich gemacht? Es kommt mir noch immer interessant vor. Ich finde es aufregend. Wir liebten die Revolution. Und zum Schluss ihres Textes im Booklet der CD wieder veröffentlicht, Lichung, stehen Seldas Beilands Zeilen: Es lebe die Revolution, es lebe die Liebe. Auf dem Cover der CD ist ein Foto, das Selda Bakan zusammen mit dem zwangsexilierten Schauspieler und Filmemacher Yılmaz Günay zeigt. Yılmaz Günay drehte in den 70er Jahren sozialkritische Filme, zum Beispiel über die Armut in der Türkei. Now hear this, this song and a dibby dibby sound, this is a wickedest sound. So follow it all. Kafayı yemiş bütün dünya, katili kötü bir rüya gibi görüyoruz ve bunu halen hayat sanıyoruz. Onun için mi bizi hayatta tutun öldürüyoruz, geleceği tepe attık sattık tanışmadık. Aynı dili kim konuşuyor, zaten herkes anlamak istediğini anlıyor. Ve aynı o gün yukarıdan ve aşağı ve yukarı herkes düşünüyor. Nedir kendi çıkarısı, devlet başında oturanlar söyle kimin faydası var. Annesi iyi veya kötü, iki yüzlüdür yoktur doğru sözü bu sefer. Haklı çıksa o artık ne fark eder, yeter artık bu sefer. Sağ durmuş kimse kurmamış, nedir geleceği çekeceği acılar, suçlular hep onlar. Kafayı yemiş, yemiş. Kafayı yemiş, yemiş, yemiş. Kafayı yemiş, yemiş, yemiş. Kafayı yemiş, yemiş, yemiş. Yar yolda kalanlar, utanmadan anlatılan masallar. Ağızlarında hep aynı boş laflar. Bunlarda her şey sarsar. O daha ne kadar susacağız? Hani oni oniyacağız. Ha tekrar ve tekrar yine kandıracağız. 100 sene geçse bir şey değişmez. Halimiz hep aynısı, insanlıktan çıkmış. Yaşamak için değil, bir esir gibi çalışmaya gelmişiz. Bu dünyadan kurtuluş yoktur, bu sistemden asla. Zaten kendisini zor tutuyor ayakta. Yapılacak bir şey varsa söyle, neyi bekliyorsun? Geç kalırsan bu sana bir ders olsun. Demek mümkün olmayacak, buzda erince sular taşıyacak. Her şey solacak. Ve çıkmaz sokağın sonuna varınca, hayaller yolda kalınca, geleceğimizi silmek ne demek? Bir kurttan olmuyor kelebek. İkinci dünyanın yoktur cebimde, onun için yazdım Mahmut bir beste. Sen de düşünüyor musun yine de eskisi gibi, yoksa yeni bir yol deniyor musun? Kafayı yemiş, yemiş. Kafayı yemiş, yemiş. Kafayı yemiş, yemiş. Kafayı yemiş, yemiş. Like that. off and all that, right? My mind is playing tricks on me. Kafaye Yemish heißt dieser Track. Im Text ist die Rede von jemandem, den diverse Umwelteinflüsse, Zivilisationserscheinungen und zwischenmenschliche Probleme verrückt gemacht haben. Die meisten Zeilen klingen nicht sehr optimistisch. Alle erzählen Märchen, heißt es da. Auch wenn 100 Jahre vergehen, wird sich nichts ändern. Deine Träume bleiben unterwegs liegen. Die Worte »Du lebst nur einmal« klingen wie die Aufforderung, wenigstens zu versuchen, etwas zum Positiven zu verändern. Und dann kommt die Warnung: Wir spielen uns selber etwas vor, wir richten uns langsam zugrunde. Gerappt wurde dieser Text von Volkan T. DJ Mahmoud hat für die Scratches und Samples gesorgt und erschienen ist die Nummer bereits 1994 auf einem noch immer sehr hörenswerten Album von DJ Mahmoud, Volkan T., Murat G. und KMA. Es heißt so wie die Interpreten, die kommen meines Wissens alle aus dem Frankfurter Raum, genau wie das Label, auf dem ihre Platte erschien. Looptown heißt es. Von DJ Mahmoud und Murat G. erschien 1997 eine weitere gemeinsame Platte und die hat mir auch sehr gut gefallen. Garip Dünya heißt sie. Von Frankfurt wieder zurück in die Türkei. Saat 12'leri geçiyor. Uyusana. Uyusana göz bebeğim. Uyusana düşüncem. Daha yitirmedik içimizdeki güzel şeyleri. Senin gözlerin görecek gözlerden. Sabah olsun, gün ağarsın. Nasıl canı gönülden duyacaksın? Nasıl yeni adımlar gelecek adımlarına? Uyusana göz bebeğim. Uyusana düşüncem. Saat 12'leri geçiyor. Uyusana. Akşamın rengi suya dalıyor. Gözlerim denizde beni süzüyor. Gördüm yalnızlığımı gördüm. Çok derinde bana bakıyor. Gördüm yalnızlığımı gördüm. Çok derinde bana bakıyor. İçimdeki sonsuz duygular su kesilmiş yüzümde ellerimde. Vay benim, vay benim alın yazım. Vay ıssızlığım. Vay benim, vay benim alın yazım. Vay gözyaşlarım. İçimdeki sonsuz duygular su kesilmiş yüzümde ellerimde. Vay benim, vay benim alın yazım. Vay gözyaşlarım. Vay benim, vay benim alın yazım. Vay gözyaşları. Musik aus der Türkei geht's in dieser Soundcheck-Ausgabe vom Deutschlandfunk. Das war gerade Musik von dem Liedermacher Fikret Keselok. Er ist seit den 60er Jahren im türkischen Musikbusiness dabei. Die zwei Titel gerade wurden Ende der 60er Jahre und den 70er Jahren eingespielt. Die Miniatur zu Beginn stammt von einem Album, auf dem Fikret Keselok Gedichte von Nazım Hikmet vertont, aufgenommen in den Jahren 1968 bis 70. Zum Schluss der ersten Soundcheck-Stunde Musik von einem weiteren türkischen Liedermacher, von Bülent Ortaçgil. Letztes Jahr hat er eine Kassette mit Neuaufnahmen seiner alten Lieder veröffentlicht. Das älteste darauf ist von 1970. Hier sind zwei Lieder aus einem Album von Bülent Ortaçgil, das 1974 erschienen ist. Sie stehen am Anfang und Ende dieser Kassette und beides sind Lieder, in denen ein neuer Tag begrüßt wird. Das zweite ist ein Frühlingslied. Bülent Ortaçgil. Günaydın size, günaydın bize, hepimize günaydın, günaydın hepimize. Bugün yeni bir gün, sevimli bir gün. Gün bugün hepimize günaydın. Günaydın yanışımıza, günaydın yanışımıza.